Herr Doktor, nicht gewichen, frisch, hart an mich an, wie ich euch führe. Heraus mit eurem Flederwisch, nur zugestoßen, ich pariere. Pariere den. Warum denn nicht? Auch den. Gewiss. Ich glaub, der Teufel ficht, was ist denn das? Schon wird die Hand mir lahm. Mephistopheles zu Faust. Stoß zu. Valentin fällt. Au weh. Nun ist der Lümmel zahm. Nun aber fort, wir müssen gleich verschwinden, denn schon entsteht ein mörderisch Geschrei. Ich weiß mich trefflich mit der Polizei, doch mit dem Blutband schlecht mich abzufinden. Marthe am Fenster. Heraus, heraus! Gretchen am Fenster. Herbei, ein Licht! Marthe, wie oben. Man schilt und rauft, man schreit und ficht. Volk. Da liegt schon einer tot. Marthe heraustretend. Die Mörder, sind sie denn entflohen? Gretchen heraustretend. Wer liegt hier? Deiner Mutter Sohn. Allmächtiger, welche Not. Ich sterbe, das ist bald gesagt und balder noch getan. Was steht ihr Weiber, heult und klagt? Kommt her und hört mich an. Alle treten um ihn. Mein Gretchen, sieh, du bist noch jung, bist gar noch nicht gescheit genug, machst deine Sachen schlecht. Ich sag's dir im Vertrauen nur, du bist doch nun einmal eine Hur, so sei's auch eben recht. Mein Bruder? Gott, was soll mir das? Lass unsern Herrgott aus dem Spaß. Geschehen ist leider nun geschehen. Und wie es gehen kann, so wird's gehen. Du fingst mit einem heimlich an, bald kommen ihrer Meere dran. Und wenn dich erst ein Dutzend hat, so hat dich auch die ganze Stadt. Wenn erst die Schande wird geboren, wird sie heimlich zur Welt gebracht und man zieht den Schleier der Nacht ihr über Kopf und Ohren. Ja, man möchte sie gern ermorden. Wächst sie aber und macht sich groß, dann geht sie auch bei Tage bloß und ist doch nicht schöner geworden. Je hässlicher wird ihr Gesicht, je mehr sucht sie des Tages Licht. Ich sehe wahrhaftig schon die Zeit, dass alle brave Bürgersleut wie von einer angesteckten Leichen von dir, du Metze, seid abweichen. Dir soll das Herz im Leib verzagen, wenn sie dir in die Augen sehen. Sollst keine goldene Kette mehr tragen, in der Kirche nicht mehr am Altar stehen, in einem schönen Spitzenkragen dich nicht beim Tanze wohl behagen, in eine finstere Jammerecken unter Bettler und Krüppel dich verstecken, und wenn dir dann auch Gott verzeiht, auf Erden sein vermaledeit. Befehlt eure Seele Gott zu gnaden, wollt ihr noch Lästerung auf euch laden? Könnt ich dir nur an den Dürrenleib, du schändlich kupplerisches Weib, da hofft ich aller meiner Sünden, Vergebung reiche Maß zu finden. Mein Bruder, welche Höllenpein! Ich sage, lass die Tränen sein. Da du dich sprachst der Ehre los, gabst mir den schwersten Herzensstoß. Ich gehe durch den Todesschlaf zu Gott ein als Soldat und brav. Stirbt. Ende der 22. Szene.